Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Noch nicht mal die Wetterforscher können genau sagen, was morgen für Wetter sein wird. Dabei haben sie Satelliten, Wolkenbilder, Temperaturstatistiken. Wie sollen dann wir aus der Musikredaktion ganz ohne wissenschaftliches Rüstzeug prognostizieren, welche Künstlerinnen und Künstler morgen und im gesamten folgenden Jahr gefeiert werden? Unser Mann fürs Unmögliche, Martin Böttcher, hat sich trotzdem gewagt und erzählt uns jetzt, was das Popjahr 2019 bringen wird. Martin Böttcher, wie machen Sie das nur? Tja, wird schwierig auf jeden Fall. Aber wenn man Lust am Spekulieren hat, dann geht das schon ein bisschen. Warum ist das schwierig? Es ist ja nach wie vor so, dass die Musikindustrie unablässig neue Künstlerinnen und Künstler im übertragenen Sinne so an die Wand wirft und hofft, dass einer oder eine kleben bleibt, also zum Star wird. Kurz in Zahlen ausgedrückt, im Jahr kommen etwa 16.000 neue Popalben in Deutschland auf den Markt. Nur ein Teil davon verkauft sich in nennenswertem Umfang. Und welche das dann sind, wenn es um Newcomer geht, das ist wirklich kaum vorauszusagen. Wir wollen aber spekulieren, habe ich ja schon versprochen am Anfang der Sendung. Wo fangen wir da am besten an? Wir fangen im Mutterland der Popmusik, also in Großbritannien, an. Praktischerweise präsentiert die BBC, die große alte Tante BBC, immer zum Anfang des Jahres unter dem Titel Sound Off ihre Umfrage zu den vielversprechendsten Newcomern. Sieger oder Siegerin wird dann erst in einer Woche bekannt gegeben, aber der Blick auf die sogenannte Longlist, die lohnt sich. Da stehen dieses Jahr etwas weniger Musikerinnen und Musiker drauf, nämlich überschaubar. 10. Es ist eine ähnliche Mischung wie in den letzten Jahren. Wir haben da also R&B mit so leicht futuristischem Einschlag, Rap und die englische Variante Grime. Wir haben Teenie-Pop und sogar ein paar Gitarren. Und mir haben es da zwei der Nominierten besonders angetan. Eine ist die in Nigeria geborene, aber in London aufgewachsene Rapperin Flo Hio. Interessanter Werdegang und beeindruckende Energie. Das ist aber nicht die Newcomerin Flo Hio alleine, sondern zusammen mit dem Berliner Duo Mode Selector. Also wenn sie schon aus London irgendwie an die Berliner gekommen ist, muss sie schon ein bisschen bekannter sein? Sie ist ein bisschen bekannter. Man hat sie schon außerhalb von Großbritannien von ihr gehört. Sie ist auch schon in Deutschland aufgetreten, aber noch nicht so oft. Dieses mit dem bisschen Bekanntsein, das trifft auch auf einige der anderen Nominierten der Sound of 2019-Liste zu. Octavian zum Beispiel ist so ein gehypter Rapper. Dermot Kennedy macht die gerade so angesagten urbanen Balladen mit viel Drama in der Stimme und viel Bass auf der Musik selber. Dann haben wir da Grace Carter, die Seagirls, alles Namen, die man schon mal gehört haben könnte, die sich aber wahrscheinlich noch nicht so eingeprägt haben. Wer es mir noch angetan hat von dieser Longlist, Slow Ty heißt er, auch er ein Rapper, bürgerlicher Name Tyrone Frampton. Slow Tyrone, Slow Ty, so heißt er, weil er als Kind sehr langsam und einschläfernd gesprochen haben soll. Das hat sich aber gründlich geändert. Praktisch als Rapper. Ja, Slow Ty, der hat mich deshalb so begeistert, weil das ähnlich wütend wie die so viel beschworenen Sleaford Mods klingt, aber sehr viel besser produziert ist, was das Musikalische angeht. Allerdings, und das sind jetzt die schlechten Nachrichten, sowohl für Slow Ty als auch für Flo Hio, ich lag bisher in all den Jahren immer falsch mit meinen Favoriten beim Sound Off. In einer Woche wissen wir dann mehr. Nächsten Freitag präsentiert die BBC dann den oder die vielversprechendste Künstlerin des Jahres. Und vielleicht findet dann auch der Böttcher mal ein Körnchen. Sprechen wir also über Deutschland oder, wir gucken erst nochmal zurück auf die Musikerinnen und Musiker, die nominiert oder die gewonnen haben, also die dann tatsächlich von so einer Longlist auserkoren wurden für zum Sound of kommendes Jahr. Da waren in der Vergangenheit Ellie Goulding, Jessie J oder Michael Kiwanuka dabei. Im vergangenen Jahr war das jemand, den ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Sigrid. Genau, so eine norwegische Sängerin, glaube ich. Und das ist natürlich sehr richtig. Dieser BBC Sound Off wird zwar nach wie vor sehr breit abgefragt da in Großbritannien, nämlich per Umfrage unter Hunderten von Musikjournalisten und Leuten aus der Musikindustrie. Das Problem ist nur, der Musikjournalismus und auch die Musikindustrie haben beide so ihre Probleme und vielleicht gar nicht mehr so sehr den Finger am Puls der Zeit wie früher. Und aus unserer Sicht, also der Deutschen, kommt hinzu, das ist eben eine Umfrage für den britischen Markt, hat mit unserer Wirklichkeit hier zwischen Helene Fischer und Bosse oder wer einem da noch so einfällt. Kafka, Mora, Faber, Bowser, Kollega, nicht so viel zu tun. Na, wer sollte uns denn dann über Deutschland prognostizieren, Böttcher? Tja, da muss man erstmal festhalten, das ist ein besonderer Markt, der deutsche Markt. Anders als in Großbritannien sind wir eben keine Popnation. Es gibt hier nicht diese breite Lust, sich mit Pop auseinanderzusetzen, was ja auch daran schuld war, dass Specs und Groove und Intro nicht mehr gedruckt werden. Das sind wir also schuld jetzt mal wieder, ne? Letztendlich schon, ja. Eine ähnliche Umfrage übrigens wie diese Sound-Off-Umfrage unter Deutschlands Musikauskennern, die wurde vor ein paar Jahren von Spiegel Online mal gestartet. Die ist dann aber so ein bisschen kläglich im Sande verlaufen. Aber Deutschland ist nach wie vor einer der größten Märkte, was Musik angeht. Hier wird viel Geld mit Musik umgesetzt und zwar anders als in den USA etwa, tatsächlich noch mit CDs und Platten. Und wer könnte diese CDs und Platten 2019 verkaufen? Es tut mir jetzt ein bisschen leid, das so sagen zu müssen, aber das werden wahrscheinlich Rammstein sein. Neues Album mit der geballten Kraft ihrer Plattenfirma im Rücken kommt hier demnächst raus. Dann die Tour, die auch 2019 ansteht, innerhalb von Minuten ausverkauft. Ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende von Tickets das waren, ohne dass dafür große Reklame gemacht werden musste. Allerdings, wer das Neue sucht, und das interessiert uns ja hier an der Stelle, der muss weg von den alten weißen Männern. Das gilt natürlich auch 2019. Ich bin mir sicher, dass der Pop diverser, bunter, grenzüberschreitender wird, so wie sich das in den letzten Jahren ja schon angedeutet hat. Und ich bin mir aber auch sicher, dass Deutschrap wieder eine große Rolle spielen wird. Und im Zuge von Haiti wird es da auch sicherlich neue Rapperinnen geben. Was ich aber auch interessant finde, es gibt eine Reihe von deutschen und österreichischen R&B- und Hip-Hop-Künstlerinnen, die nicht auf Deutsch, sondern jetzt auf Englisch texten, also doch den internationalen Markt auch anpeilen. Mavi Phoenix aus Linz fällt einem da zum Beispiel ein. Das ist krass, wie international die sich anhört. Oder auch Amelie. Amelie klingt nach großer, weiter Future-R&B-Soul-Welt, aber sie kommt aus dem Ruhrpott, aus Bochum. Klingt aber auch ein bisschen wie Amelie, Amelie, wie der Hit von Lil Wayne über A Million. Aber wir hören mal rein, Amelie und Rari. Prada, Fendi, Louis Vuitton, yes, I don't look like it's all around. Don't see a Ferrari. Wer über sein Rari, sein Ferrari singt, der hat sich vielleicht auch von Lil Wayne und A Millionaire Amelie zum Namen seiner Band, seines Projektes inspirieren lassen. Amelie. Also das klingt okay, aber nicht neu. Haben wir keine radikalen Trends zu erwarten im kommenden Jahr? Tja, da sind wir wieder bei diesem Dilemma der Voraussage. Diese radikalen Trends, die werden wir wohl erst mitbekommen, wenn sie da sind, falls sie denn jemals kommen. Im Augenblick deutet sich ja keine radikale Welle an. Nichts weist darauf hin, dass da nochmal so etwas kommt wie Techno, Rap oder Grunge. Im Gegenteil, vieles verschwimmt gerade nach wie vor. Trap Beats in Popsongs, Drum Machine im Folksong und wieder einmal 20 Jahre nach Puff Daddy, Sting im Rap-Track. Das alles hat auch etwas mit Spotify und Co. zu tun, den computergenerierten Listen und den erfolgreichen Tracks dort. Es wird nämlich immer klarer, dass trotz der Riesenanzahl von Songs dort keine Riesenvielfalt entsteht, sondern das Gegenteil. Ich glaube deshalb immer noch, dass man die besten Songs von Freunden empfohlen bekommt, auch den Freunden im Radio, also letztendlich doch dann wieder von uns. Und da gibt es jetzt zum Abschluss noch eine echte Empfehlung von mir. Marc Rebillet aus den USA kommt Anfang Februar für 3 Gigs nach Hamburg, Berlin und Köln. der ist live echt der Wahnsinn. Er baut seine Tracks nämlich erst während der Performance zusammen. In Echtzeit produziert er dann. Und dann singt er sich dabei die Seele aus dem Leib. So soll das sein. Martin Böttcher über die Unmöglichkeit, die Pop-Zukunft vorherzusagen und es trotzdem zu tun. Und hier jetzt der Tipp von Freund Böttcher, Marc Rebillet und Reach Out. Da hören wir jetzt kurz noch rein. Marc Rebillet und Reach Out. Martin Böttcher sagt gerade, man muss das sehen. Aber er kommt ja auch für drei Auftritte nach Deutschland.